Was den westlichen Betrachter an den Reformen in der Sowjetunion am meisten verblüfft, das ist die Tatsache, dass diese Reformen von der politischen Führung ausgehen. Die Erfahrung der westlichen Demokratien war immer, dass Reformen oder Revolutionen durch den Druck von unten ausgelöst werden. Was Gorbatschow für den politischen Bereich vorexerziert hat, das vollzieht jetzt Verteidigungsminister Jasow für die Armee nach. Was sich seit Jahrzehnten an Schlamperei, Apathie und Bürokratie in der Sowjetarmee eingenistet hat, Jasow will es ausräumen. Den konservativen Militärs empfiehlt er ein neues Denken, Meinungspluralität und Diskussionsbereitschaft. Aus Moskau, Hermann Krause. Perestroika für die Armee, kann es so etwas überhaupt geben? Seit Mitte letzten Jahres fordert Verteidigungsminister Dmitri Jasow in zahlreichen Beiträgen eine Reform der Streitkräfte. Eine Reform, die sich einerseits durch die äußerlichen Rahmenbedingungen ergibt, andererseits sich aber auch auf die inneren Zustände in der Armee bezieht. So waren in jüngster Zeit immer wieder Artikel publiziert worden, in denen die Zustände bei der Einberufung und die Ausbildungsbedingungen der Rekruten kritisiert wurden. In der Pravda war nachzulesen, dass reiche Eltern ihre Söhne vom Wehrdienst freikauften, besonders in den südlichen Republiken. Ferner wurde der schlechte Gesundheitszustand der Rekruten beklagt und die Schlamperei im Allgemeinen. Wenn Jasow von der Umgestaltung bei den Streitkräften spricht, meint er, so ist zumindest aus einem jüngsten Artikel zu entnehmen, aber mehr. Die Konzeption des neuen Denkens, die von Außenminister Schewardnadze geforderte Entideologisierung und die Einführung des Prinzips der ausreichenden Verteidigung verlangen natürlich auch Änderungen in der Waffentechnik. Von qualitativer Verteidigung ist die Rede, die Überlegenheit gegenüber dem Feind soll damit ausgeschlossen sein. Also Umbau in allen Bereichen zumindest angekündigt. Erstaunlich, wie Jasow mit seiner Kritik an herrschenden Zuständen in der Armee die Forderung nach mehr Demokratie verbindet. Wer die Geschichte der Roten Armee kennt, weiß, dass in den Revolutionsjahren Versuche einer Demokratisierung kläglich scheiterten und in Disziplinlosigkeit endeten. Kein anderer als Trotzki hat dann mit Hilfe hierarchischer Strukturen erst eine funktionierende Truppe geschaffen. Was also meint Jasow, wenn er von Meinungspluralität spricht, etwa politische Diskussionen zwischen Soldaten und Vorgesetzten? Dass aktuelle Politik auch bei den Landstreitkräften, aber besonders bei der Marine zu Konflikten führen kann, deutet er an. Er verlangt eine wahre Schule des Internationalismus. Angesichts der Vorgänge um Nagorno-Karabach kann man sich leicht vorstellen, was es bedeutet, wenn zum Beispiel auf einem Schiff Aserbaidschaner und Armenier gemeinsam Dienst tun. Darum auch die Forderung, die nationale Zusammensetzung des Offizierkorps der nationalen Zusammensetzung der Truppe anzupassen. Bisher ist es jedoch so, dass in den oberen Führungsschichten vorwiegend Russen Dienst tun. Wie weit sich eine Umgestaltung tatsächlich umsetzen lässt, ist schwer einzuschätzen, beklagt Jasow doch auch bei der Armee Bürokratismus, soziale Apathie und Parasitentum. Das Bild vom Soldaten, das die Medien vermitteln, ist dennoch das alte. Fast täglich im Fernsehen vorwärts rollende Panzer, Marschmusik, Offiziere, die in zackigen Worten die Kameradschaft untereinander loben. Die Wirklichkeit aber sieht anders aus. So wurde unlängst bekannt, dass Soldaten als billige Arbeitskräfte verliehen wurden, die Vorgesetzten kassierten. Im Bonner Sommerloch haben die Politiker aller Farben diese Anregung sofort aufgenommen und mehr oder weniger positiv darauf reagiert. SPD und FDP überschlugen sich geradezu in dieser Dialogbereitschaft. Olaf Feldmann, der Verteidigungsexperte der FDP, sieht in dem Ostberliner Angebot einen mutigen Schritt, der noch vor 2 Jahren undenkbar gewesen wäre. So mutig nun auch wieder nicht, denn gerade Verteidigungsminister Kessler tut keinen Schritt nach Westen, ohne vorher den großen Bruder in Moskau zu fragen. Kessler setzt mit solch einer Anregung seine Karriere mitnichten aufs Spiel. Im Gegenteil, wieso also mutig? Der sozialdemokratische Militärexperte Andreas von Bülow kann seinen Jubel kaum unterdrücken und wird morgen im Kölner Express erklären, die beiden deutschen Staaten könnten durch eine Diskussion zwischen Scholz und Kessler auch als Partner im jeweiligen Bündnis Geburtshelfer bei neuen Abrüstungsideen sein. Am deutschen Wesen soll die Welt offensichtlich nicht vorbeikommen. Und eine weitere Reaktion der SPD auf Kesslers Vorschlag. Scholz soll sich nach dem Wunsch von von Bülow auch in Moskau von der Ernsthaftigkeit der sowjetischen Abrüstungsvorschläge überzeugen. Von Bülow scheint diesen Lernprozess demnach schon abgeschlossen zu haben. Die große Zahl von freundlichen Reaktionen ließ auch die Bundesregierung nicht untätig bleiben. Regierungssprecher Schmüling heute Nachmittag vor der Bundespressekonferenz. Vielleicht sollte ich zunächst mal, weil wir ja auch immer streng analysieren wollen, was gesagt und geschrieben worden ist, mal darstellen, dass es sich hier um einen sehr umfänglichen, muss ich sagen, Artikel über etliche Seiten im Neuen Deutschland handelt, von gestern, in dem der DDR-Verteidigungsminister Gespräche zwischen den Verteidigungsministerien, wir wollen wirklich präzise sein, zwischen den Verteidigungsministerien und den Militärexperten der beiden Militärbündnisse angerichtet. Diesmal zur Klarstellung. Hier geht es um Fragen auch der Gesamtpolitik zwischen der Bundesrepublik und der DDR, die in der Bundesregierung, davon können Sie ausgehen, zu erörtern und selbstverständlich mit den Bündnispartnern zu besprechen sind. Vielleicht sollte man auch in diesem Zusammenhang mal darauf hinweisen, dass ja seit Jahren zwischen Abrüstungsbeauftragten der Bundesregierung und der DDR Konsultationen, regelmäßig Konsultationen stattfinden, im Übrigen nicht nur mit der DDR, sondern auch der Sowjetunion, Polen und der CSSR, dass also bestimmte Fragen seit Jahren diskutiert sind. Nach Überzeugung Lindackers bestehen gute Chancen, nach einem eventuellen Absturz auf Gebiet der Bundesrepublik die radioaktiven Teile des Antriebsreaktors zu finden. Zu diesem Zweck stünden Hubschrauber mit Messgeräten zur Verfügung. Entideologisierung der sowjetischen Außenpolitik. Die Entwicklungen in drei Krisenregionen. Erstens Rückzug vietnamesischer Truppen aus Kambodscha. Gespräche zwischen Regierung, Rebellen und am Bürgerkrieg beteiligter Gruppen. Zweitens Abzug der kubanischen Truppen aus Angola. Etwa 50.000 Mann bislang. Gespräche, Vertragslösung zur Beilegung des Bürgerkrieges in Angola. Unabhängigkeit Namibias. Drittens Afghanistan. Abzug der sowjetischen Soldaten aus dem Hindukusch-Staat. Die Hälfte der etwa 100.000 Soldaten hat bis heute Afghanistan verlassen. Überall in der Welt findet eine Entideologisierung der sowjetischen Politik statt. Offizielle Doktrin Moskaus ist nicht mehr der Kampf zweier Systeme, Sozialismus kontra Kapitalismus, sprich USA kontra UdSSR. Sogar der Dogmatismus der alten Außenpolitik der Brezhnev-Ära wird in sowjetischen Zeitschriften und Zeitungen gegeißelt. Hintergrund des Ganzen ist auch die neue Sparsamkeit im sowjetischen Riesenreich. Denn jedes ideologisch begründete Engagement erwies sich als ein kostspieliges Unterfangen mit meist ungewissem Ausgang. Aus Moskau, Hermann Krause. Afghanistan machte Gorbatschow selbst zum wichtigsten Test seiner neuen Außenpolitik. Als die Gespräche in Genf im Frühjahr zu scheitern drohte, wurde klar, dass die Sowjetunion auf jeden Fall ihr Engagement beenden will, ob mit oder ohne Vertrag. Als dieser dann doch noch nach langem Hin und Her zustande kam, hieß es in Artikel 5 des Abkommens zwischen Afghanistan und Pakistan, die Hälfte der Truppen wird bis zum 15. August abgezogen sein, der Abzug aller Truppen wird innerhalb von 9 Monaten sich vollziehen. Und nach Aussagen von UN-Beobachtern ist die Sowjetunion ihren vertraglichen Verpflichtungen bisher ohne Einschränkungen nachgekommen. Zweiter Prüfstein des neuen Denkens wurde Kambodscha, jenes einstige Königreich, das zu den schönsten Ländern Südostasiens zählte. Infolge des Vietnamkriegs gelang es dem Diktator Pol Pot 1975, die Macht an sich zu reißen. An die 1,5 Millionen Kambodschaner wurden grausam der Idee eines Steinzeitkommunismus geopfert. 1979 marschierten die Vietnamesen ein und seitdem halten sie das Land besetzt. Siedler aus Vietnam ließen sich in den fruchtbarsten Gegenden nieder. Die Kambodschaner wurden Gefangene in ihrem eigenen Land. Die Lage schien aussichtslos, alle Gespräche endeten in einer Sackgasse. China unterstützt die Roten Khmer in ihrem Kampf gegen die Besatzer. Die Sowjetunion finanzierte die Okkupation der Vietnamesen, während Vietnam selbst zu einem der ärmsten Länder der Welt wurde. Bis dann Gorbatschow den Verbündeten aus Ho Chi Minh Stadt klarmachte, dass es so nicht weitergehe. Denn Vietnam wurde zu einem Fass ohne Boden, Milliarden von Rubel flossen in das vom Krieg zerstörte Land. Immer wieder kündigte Vietnam den Rückzug seiner Truppen aus Kambodscha an, doch nun scheint es ernst zu werden. Bis 1990 soll Kambodscha ganz geräumt sein. Erste Friedensgespräche fanden jetzt in Jakarta statt, eine Lösung scheint möglich. Kambodscha stand nie so im Interesse der Weltöffentlichkeit wie Afghanistan. Zu kompliziert ist die Situation, ein einfaches Freund-Feind-Bild nicht auszumachen. Ebenso gemäßigtes Interesse fand Angola, Beispiel Nummer 3. 1975 in die Unabhängigkeit entlassen, befehden sich hier zwei Gruppen, die marxistisch orientierte MPLA und die vom Westen unterstützte UNITA. Im Laufe des Konfliktes bat die MPLA Kuba um Hilfe. Auch Angola wird zu einem Schauplatz des Ost-West-Konfliktes. Mehr als 60.000 Angolaner starben in den letzten 13 Jahren. Als sich Reagan und Gorbatschow in Moskau zum Gipfel treffen, begannen erste Gespräche mit dem Ziel, stufenweiser Abzug der kubanischen Truppen aus Angola. Dafür soll es in Namibia, das völlig unrechtmäßig von Südafrika verwaltet wird, seine Autonomie erhalten. Zwischen Südafrika, Angola und Kuba kommt es zu einer Übereinkunft. Wenn alles nach Plan verläuft, werden in der ehemaligen deutschen Kolonie Südwestafrika am 1. Juni 1989 Wahlen stattfinden, wenn alles nach Plan verläuft. Denn so sehr positiv sich die Entwicklungen in allen drei Ländern ausmachen, so ist keineswegs der Weg zu einer Normalität geebnet. Im Gegenteil. Nach dem Abzug der jeweils fremden Truppen drohen die Länder von einem neuen Bürgerkrieg überrannt zu werden. In Afghanistan befindet sich die Sowjetarmee auf dem Rückzug. Doch dort, wo die Besatzer verschwinden, tauchen die sogenannten Befreiungskämpfer auf, unterstützt von Pakistan, das in diesem ganzen Konflikt eine unrühmliche Rolle spielt. Die sowjetische Armee hinterlässt ein zerstörtes Land, aber der Wiederaufbau wird noch lange auf sich warten lassen, denn das Regime des Najibullah wird sich militärisch nicht halten können gegen die Mujahedin, die untereinander auch zerstritten sind. In Kambodscha ist die Situation ähnlich. Verlassen die Vietnamesen das Land, werden die Roten Khmer mit ihren 40.000 Mann starken Guerillakämpfern versuchen, die Macht an sich zu reißen. Die Rolle der Großmächte als Sicherheitsgaranten ist bei alledem sehr eingeschränkt. Der amerikanische Präsident erklärte sich zwar bereit, dass die USA sich an solch einer Friedenstruppe in Kambodscha beteiligen, aber die Erfahrungen des Dschungelkampfes zeigen, dass gegen diese Guerillas keine Großmacht etwas ausrichten kann. Im südlichen Afrika ist die Zukunft ähnlich ungewiss. Der Chef der angolanischen Widerstandsbewegung, UNITA, hat erst einmal eine Offensive befohlen, um zu zeigen, dass seine Bewegung bei zukünftigen Gesprächen nicht ignoriert werden dürfe. So grotesk das Ergebnis anmutet, mit dem Abzug der fremden Besetzer kommt keineswegs automatisch der Frieden. Eine neue Instabilität ist entstanden, das Machtvakuum zerfällt. Mit Gorbatschow ist weltweit eine neue außenpolitische Phase eingeleitet worden, diktiert auch von ökonomischen Sachzwängen. Doch das Erbe der alten Konfrontationspolitik ist schrecklich. Tragen müssen es die kleinen Völker, zum Beispiel die Afghanen, die Kambodschaner oder die Angolaner. Das rund 300 Seiten starke Friedensgutachten der drei Forschungsinstitute wertet in einer kritischen Bestandsaufnahme sowohl die negativen wie die positiven Entwicklungen bei der Friedensproblematik. Daraus resultieren eine Reihe von Empfehlungen an die Politik. Gefordert wird unter anderem ein Gesamtkonzept für die konventionelle und nukleare Abrüstung in Europa, ein Konzept, das militärische Stabilität auf einem möglichst niedrigen Rüstungsniveau anstrebt. Professor Klaus von Schubert, Leiter der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, verlangt unter anderem: Die Bundesregierung sollte das durchaus deutsche Gewicht in der NATO nutzen, um den begonnenen Prozess der Abrüstung in Europa voranzutreiben. Dabei muss es sowohl um die nuklearen als auch um die konventionellen Rüstungen in Europa gehen. Ein Konzept militärischer Stabilität auf niedrigerem Rüstungsniveau muss nach unserer Auffassung Vorrang vor der Modernisierung alter Waffensysteme haben. In dem Friedensgutachten wird gefordert, die taktischen Atomwaffen in Europa völlig abzubauen und die konventionell ausgerüsteten Armeen in Ost und West so umzustrukturieren, dass sie nur zur Verteidigung, nicht aber mehr zum Angriff fähig sind. Die Wissenschaftler sind der Ansicht, dass ein völliger Abbau der taktischen Atomwaffen und der gleichzeitige Abbau konventioneller Offensivfähigkeiten nicht nur leichter zu verhandeln, sondern auch leichter zu überprüfen wären, als lediglich eine Vereinbarung auf bestimmte Obergrenzen für diese atomaren Kurzstreckensysteme. Wir halten es für ein erreichbares Ziel, in überschaubarer Zeit durch Vereinbarungen zwischen Ost und West einen Zustand herzustellen, in dem der Ausbruch eines Krieges in Europa nicht mehr vorstellbar ist. Dieser Zustand sollte durch eine Militärstruktur auf beiden Seiten gekennzeichnet sein, die Verteidigung sichert, raumgreifende Offensive und Überraschungsangriff aber ausschließt. Damit würden die vom INF-Vertrag nicht erfassten Atomwaffen kürzerer Reichweite auf beiden Seiten überflüssig werden. Dazu gehört nach Ansicht der Friedensforscher als quasi erster Schritt, dass Ost und West exakte Daten über ihre vorhandenen Waffen und Streitkräfte austauschen. Den europäischen Regierungen raten die Institute, den beginnenden Dialog zwischen Ost und West über Militärstrategien durch ihre Beteiligung zu intensivieren. Die Friedensforscher machen aber auch darauf aufmerksam, dass der in und für Europa initiierte Abrüstungsprozess nicht den Blick dafür verstellen darf, dass Kriege und Rüstung außerhalb dieser Region weitergehen. Sie drängen darauf, so wenig Rüstungsgüter wie möglich zu exportieren. Nicht zuletzt empfehlen wir, zur engen Auslegung der Exportbestimmungen über Rüstungsgüter zurückzukehren und dafür Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Bestimmungen nicht durch Rüstungskooperation mit anderen westlichen Ländern umgangen werden. Die bitteren Erfahrungen des Golfkrieges lehren einmal mehr, dass mittelbare und unmittelbare Waffenexporteure eine Mitverantwortung für den Konfliktverlauf in anderen Regionen tragen. Sowjetische Funktionäre haben offenbar amerikanische Atomexperten bei dem Versuch erwischt, Material für den Geheimdienst aus der UdSSR herauszuschmuggeln. Wie die Washington Post schreibt, wollten die Amerikaner nach einem Besuch auf dem sowjetischen Kernwaffenversuchsgelände Semipalatinsk unter anderem Gesteins- und Bodenproben mit nach Hause nehmen, die bei einer wissenschaftlichen Untersuchung Aufschluss hätten geben können über die Stärke der verwendeten Atomtestbomben. Die Zeitung zitiert einen Washingtoner Beamten mit der Erklärung, es ist keine Frage, dass wir die Vereinbarung mit den Sowjets über Atomwaffentests übertreten haben. Laut Washington Post versuchen Amerikaner und Sowjets jedoch, die Angelegenheit ohne größeres Aufsehen zu bereinigen. In einer Dienstfahrt. Russische Inspektoren kontrollieren den Abbau der Mittelstreckenraketen. Frühes Aufstehen für 40 sowjetische Raketenkontrolleure, nachdem sie die vergangene Nacht in einem Hotel der Amerikaner auf der Rhein-Main Airbase bei Frankfurt verbracht haben, klettern sie in 4 Busse, um nach Weilerbach, Rheinland-Pfalz, Neu-Ulm, Bayern, Heilbronn und Frankfurthausen zu fahren. Dort werden sie heute und morgen die Zahl der stationierten amerikanischen Mittelstreckenwaffen nachzählen. 132 Pershing II und 62 Cruise Missiles sollen es sein, werden sich Abschussvorrichtungen anschauen und weitere Einrichtungen. Und sie werden sich erklären lassen, wie die Amerikaner diese Waffen entsorgen wollen im Rahmen des sowjetisch-amerikanischen Abkommens über den Abbau von Mittelstreckenwaffen. Pikanterie am Rande, als vor Jahren Raketengegner das US-Depot in Frankfurthausen blockierten, leugneten die Amerikaner die Anwesenheit von Pershings. Dass jetzt die Sowjets gerade dort sind, beweist, dass das Depot so harmlos nicht war. Sowjetische Inspektoren haben heute 4 amerikanische Raketendepots in der Bundesrepublik überprüft. Im Rahmen des Abrüstungsvertrages über die Mittelstreckenwaffen sollen die sowjetischen Offiziere die Zahl der atomaren Flugkörper und der dazugehörigen Abschussvorrichtungen feststellen. Es ist die zweite Inspektionsreise sowjetischer Offiziere in der Bundesrepublik nach Abschluss des Mittelstreckenvertrages. Die Bundesrepublik wird keine Soldaten für die Friedenstruppen der Vereinten Nationen stellen. Der Leiter des Münchner Max-Planck-Instituts, Dürr, hat den Regierungen die Fähigkeit abgesprochen, die lebensbedrohenden Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Der Kernphysiker und Träger des alternativen Nobelpreises sagte in einem Interview des Südwestfunks, Sachzwänge machten die Politiker handlungsunfähig. Dürr forderte ein globales Netzwerk, in dem wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Kräfte aus Ost und West Probleme wie die atomare Bedrohung und die Gefahren klimatischer Veränderungen anpacken müssten. Herr Professor Dürr, die Wissenschaft ist rein, sagt man. Und dennoch haben Sie sich von manch reiner Lehre im Laufe der letzten Jahre abgewendet oder sind zumindest auf kritische Distanz gegangen, was zu Irritationen geführt hat bei Kollegen, etwa bei Ihrem Doktorvater Edward Teller, den man ja auch den Erfinder oder den Vater der Wasserstoffbombe nennt. Andererseits sind Sie Träger eines Nobelpreises, zwar nicht des tradierten, sondern des alternativen Nobelpreises, aber das sagt etwas aus über Ihre Arbeit, über Ihr Denken. Ich glaube, meine Kollegen sind weniger dadurch irritiert gewesen, dass ich mich von der reinen Lehre abgewandt habe. Wissenschaft will ja erkennen, aber Wissenschaft will auch diese Kenntnisse umsetzen in praktische Maßnahmen. Wissenschaft ist die Voraussetzung zur Technik und ich finde das auch wichtig. Die Frage ist nur, wenn Wissenschaft zum Handeln führt, inwieweit derjenige, der Wissenschaft treibt, sich auch überlegen muss, zu was es benutzt wird. Handeln heißt ja das Machbare tun. Und da läuft Wissenschaft doch häufig Gefahr, in Machenschaften verwickelt zu werden. Ja, Wissenschaft ist heute eigentlich Machenschaft geworden, ohne dabei die negative Bedeutung so zu betonen, aber eben auszudrücken, dass es sehr viel mit Machen zu tun hat. Übrigens, mein Lehrer Edward Teller ist ein Wissenschaftler, der sich sehr viel mit dem Machen auseinandersetzt. Deutsche Wissenschaftler wollen sich eigentlich etwas drücken vor der Frage, was passiert denn mit der Forschung, die ich betreibe. Gibt es denn eine Erklärung dafür, dass gerade die deutschen Wissenschaftler sich da schwer tun, eine Kategorie wie Moral zum Beispiel mit einzubeziehen in ihr Handeln? Es gibt nicht nur Kontakte mit Kollegen, wissenschaftlichen Kollegen in Osteuropa, sondern es gibt schon eine regelrechte Zusammenarbeit. Ja, wir haben beschlossen, dass wir die saubere Ostsee als ein Ziel anpacken wollen. Jetzt geht es darum, wie macht man das? Die bisherige Art und Weise, das umzusetzen, hat gewissermaßen versagt. Wir haben das an unsere Regierungen delegiert und die sind durch Sachzwänge so eingeengt, auch zum Beispiel die der Souveränität und so fort, dass die praktisch handlungsunfähig sind. Meine Vorstellung ist, dass wir mit neuen Kommunikationsmitteln, die uns zur Verfügung stehen, dass wir eine weltweite Solidarität zwischen den Menschen schaffen, die dieses Problem erkannt haben und auch sich daran beteiligen wollen und dass wir nicht darauf warten, bis die Regierungen uns dazu auffordern, jetzt dürft ihr miteinander reden. Sie schrecken ja nun vor apokalyptischen Visionen nicht zurück. Und dennoch setzen Sie sich so vehement ein für neue Strategien. Was treibt Sie denn da? Ist es der schiere Optimismus, der Ihnen da noch die Kraft gibt? Ja, wenn ich über die Problematik nachdenke, werde ich sehr schnell deprimiert, weil ich dann den Eindruck habe, es bleibt uns letzten Endes nur der Weg, in welchen Abgrund wir stürzen, aber nicht, dass wir stürzen. Aber emotional bin ich ganz anders veranlagt. Ich bin auch als Wissenschaftler geschult, mir unlösbare Probleme vorzunehmen und am nächsten Tag ganz konkret an einer Stelle anzufangen, in der Hoffnung, dass im Laufen dann mir die Lösung klarer wird. Das heißt, ich betrachte mich immer als jemanden, der in einem Tunnel laufen kann und weiterläuft, obwohl er nicht das andere Ende sieht. Also, dass etwas passiert, was wir eigentlich nicht vorhersehen können. Wenn wir uns nicht bemühen, dann ist es selbstverständlich verloren. Aber wenn wir uns bemühen, werden sich neue Perspektiven eröffnen. Und an dem Punkt bin ich unheimlich optimistisch. Die UdSSR hat heute damit begonnen, ihre Mittelstreckenraketen vom Typ SS-20 zu vernichten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS wurden die ersten drei Raketen auf dem Testgelände von Kapustin Jar gesprengt. Kapustin Jar liegt 90 Kilometer südwestlich von Wolgograd. In den kommenden drei Jahren sollen hier im Rahmen des sowjetisch-amerikanischen Abrüstungsabkommens 75% aller sowjetischen Mittelstreckenraketen vernichtet werden. Der Rest wird auf dem Stützpunkt Chita in Westsibirien verschrottet. Im Atomzeitalter, da sich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion durch Langstreckenraketen jederzeit gegenseitig vernichten können, ist die Gefahr auch groß, dass die Nuklearwaffen durch ein Missverständnis ausgelöst werden könnten. Dieses Risiko erkennen Washington und Moskau seit langem. So kam es auch, dass sie während des Kalten Krieges noch die Errichtung eines sogenannten heißen Drahtes vereinbarten. Ursprünglich waren es rote Telefone im Weißen Haus und im Kreml, die die Führer der beiden Supermächte jederzeit miteinander verbanden. Fortschritte im Kommunikationswesen haben zur Installierung modernerer Apparaturen geführt. Wenig ist bekannt, wie oft und bei welchen Gelegenheiten die Krisenleitung verwendet worden ist, die jetzt seit genau 25 Jahren besteht. Dazu einige Anmerkungen unseres Korrespondenten in Washington, Klaus Kleber. Es ist wahrscheinlich die berühmteste Fernmeldeverbindung der Welt, aber niemand darf wissen, wie oft sie benutzt wird. Niemand, außer den Geheimnisträgern im Weißen Haus und im Kreml, die Zugang zum heißen Draht haben. Das wurde 1963 gleich mitvereinbart, als die Verbindung eingerichtet wurde. Die Chefs der beiden Staaten sollten unbefangen mit der neuen Kontaktmöglichkeit umgehen und nicht das Gefühl haben, dass am nächsten Morgen die Sensation in allen Zeitungen steht. Überschrift: Krise scheint sich zu verschärfen, Präsident greift zum roten Telefon. Ein paar Mal allerdings haben sich die Geheimnisträger verraten. So wissen wir, dass in den Nahostkrisen und Kriegen von 1967, 70 und 73 direkt zwischen Weißem Haus und Kreml verhandelt wurde. Die beiden Seiten versicherten einander, dass sie sich da nicht hineinziehen lassen wollten. Das verhinderte, dass aus dem regionalen Konflikt eine Weltkrise wurde. Und genau das ist der Zweck des heißen Drahtes. Im öffentlichen Bewusstsein hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass da auf Ronald Reagans und Michail Gorbatschows Schreibtisch je ein großes Telefon stünde, das die beiden nur abnehmen müssten, um den Kollegen von der anderen Supermacht zu erreichen. Das ist natürlich nicht so, würde schon an den Sprachproblemen scheitern. In Wirklichkeit war der heiße Draht 21 Jahre lang eine ganz normale Fernschreibleitung. Das heißt genauer gesagt zwei, eine in jede Richtung. Eine amerikanische mit amerikanischen Geräten an beiden Enden und eine sowjetische mit deutschen Geräten an beiden Enden. Ein volkseigener Betrieb in Dresden hatte die Hardware für die Moskauer Verbindung geliefert. Es war eine der wichtigsten Leitungen der Welt, aber gegen ganz normale Probleme war sie auch nicht gefeit. Einmal pflügte ein schwedischer Bauer durch den heißen Draht und mal bauten finnische Tiefbauarbeiter zu tief. Da gingen Warnlampen an in Moskau und Washington und die beiden Supermächte waren auf die grauen Vorzeiten zurückgeworfen. Inzwischen haben Bauern und Tiefbauer keinen Zugang mehr zur Kommunikation zwischen den Hauptstädten. Die Nachrichten laufen hoch oben über Satelliten. Vor 4 Jahren wurden auch die Fernschreiber abgeschafft, jetzt geht es per Hochgeschwindigkeitstelefax. Tägliche Tests sorgen dafür, dass die Leitung einsatzbereit bleibt. Die Techniker unterhalten sich gegenseitig mit Literaturproben. Dostojewski gegen Mark Twain war eine Zeit lang beliebt. Gefeiert wird der Geburtstag übrigens nicht. Benham Morris, zweiter Chef der zuständigen amerikanischen Behörde, sagt, als wir uns das letzte Mal mit den Sowjets trafen, schauten wir uns in die Augen und sagten Skoll oder was man da eben so sagt. Das Wort Mr. Morris ist Nastrovje. Vielleicht wäre ein Sprachkurs ein gutes Objekt für Probesendungen der Zukunft. Die Gorbatschows könnte der Sensationsprozess sein, der am kommenden Montag in Moskau eröffnet wird. Auf der Anklagebank sitzt der ehemalige stellvertretende sowjetische Innenminister Juri Tschurbanow, ein Schwiegersohn des einstigen Staats- und Parteichefs Brezhnev, dessen 18-jährige Amtszeit heute als Zeit der Stagnation für den Niedergang des Landes verantwortlich gemacht wird. Aus Moskau dazu Hans-Peter Riese. Mit größter Spannung erwartet die sowjetische Öffentlichkeit den Korruptionsprozess gegen Juri Tschurbanow. Das Interesse ist nur allzu begründet, geht es doch zum ersten Mal um ein Mitglied der obersten Nomenklatura der Brezhnev-Zeit. Tschurbanow, ehemaliger stellvertretender Innenminister der UdSSR, ist verheiratet mit Galina Brezhneva, der skandalumwitterten Tochter des früheren Parteichefs. Deren zahlreiche Affären, vor allem ihr unersättliches Interesse an Geld und Juwelen, hatte schon während der Amtszeit ihres Vaters zu zahlreichen Gerüchten Anlass gegeben. Unter dem puristischen Andropow, Brezhnevs Nachfolger, begannen erste staatsanwaltschaftliche Nachforschungen über Korruption im unmittelbaren Familienkreis Brezhnevs. Tschurbanow wird nicht weniger als die Entgegennahme von über 600.000 Rubel, das sind ungefähr 1,5 Millionen D-Mark, an Schmiergeldern und Korruption im Amt vorgeworfen. Allein 500...